Wir beginnen mit Franz Reitzenstein. Cornelia Theiss spielte von Franz Reitzenstein Prélude et Fugue in D. Als nächstes von Siegfried Fink das Konzert für Perkussion und Streichorchester mit Dmitri Nedelev Perkussion und den Thüringer Symphonikern Saalfeld-Rudolstadt unter der Leitung von Oliver Weder. Thank you. Dmitri Nedjeljew, Perkussion, und die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt unter der Leitung von Oliver Weder mit einem Werk von Siegfried Fink, Konzert für Perkussion und Streichorchester. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 geht es weiter mit Uwe Strübing, The Love Songs of Annie Toyle, Opus 35, in einer Aufnahme mit dem Ensemble Direkt unter der Leitung von Hans Dirr. Thank you. Except it be too late.

Das waren The Love Songs of Annette Toyle, Opus 35 von Uwe Strübing, in einer Aufnahme mit dem Ensemble Direkt unter der Leitung von Hans Dirr. Weiter geht es mit Hans-Günther Allers, Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, Opus 92, mit dem Ensemble Kontraste. Thank you. Thank you. Hans Günther Allers, Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Hörn und Fagott, Opus 92, mit dem Ensemble Kontraste. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, als nächstes mit einer Komposition von Werner Jacob. Sine nomine super nomina 2. Fantasia per organo, timpani, altri strumenti a percussione, flauto, Oboe, Klarinette, due trombe e due tromboni. Wir hören Andreas Jacob, Orgel, das Bläserensemble Stuttgart und die Schlagzeuggruppe Jula Ratz. Die Leitung hat Werner Jacob. Eine Aufnahme aus St. Sebald in Nürnberg. Thank you. Thank you. Sine nomine super nomina 2 von Werner Jacob. Das war eine Aufnahme von 1989 aus St. Sebald in Nürnberg mit Andreas Jacob an der Orgel, dem Bläserensemble Stuttgart und der Schlagzeuggruppe Jula Ratz. Die Leitung hatte Werner Jacob. Und jetzt noch Musik für Gitarre von Bernhard Weidner. Dunkellied für zwei Gitarren mit Harald Lillmeier und Wolfgang Ostermeier. Thank you. Bernhard Weidner, Dunkellied für zwei Gitarren. Wir hörten Harald Lillmeier und Wolfgang Ostermeier.